Karl Kraus und Adorno, aber auch mit den Bezügen von Karl Kraus zu Max Horkheimer. Deshalb kann man etwas allgemeiner sagen, Karl Kraus und die kritische Theorie. Im Gesamtwerk von Karl Kraus finden sich mannigfaltige Affinitäten zur kritischen Theorie. Ihr Gesamtbild zu entwerfen, würde den Rahmen eines einzelnen Vortrags sprengen. Der Schwerpunktsetzung unserer Ringvorlesung entsprechend werde ich deshalb exemplarisch an der dritten Walpurgisnacht Kraus umfassende essayistische Abrechnung mit dem Nationalsozialismus zeigen, welche Verbindungslinien hier bestehen und inwiefern eine vergleichende Rezeption erhellend sein kann. Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung verurteilte Kraus rechtsradikale Strömungen nicht erst in den 30er Jahren, sondern bereits seit Beginn der von ihm 1899 gegründeten Zeitschrift Die Fackel. Ist es verständlich für Sie alle oder zu gut? Dabei berücksichtigte er stets auch die widersprüchlichen Beziehungen zwischen präfaschistischen Strömungen und der Gesellschaft, die sie hervorbringt, zwischen Zivilisation und Barbarei. Wer die dritte Walpurgisnacht, geschrieben 1933, auf der Basis dessen rezipiert, was Karl Kraus in den vorausgehenden 33 Jahren zur Analyse von Faschismus und Antisemitismus beigetragen hatte, wird mit Verblüffung konstatieren, wie weitreichend und wie detailliert seine Reaktion auf die Machtergreifung und ihre Folgen an das zuvor Erarbeitete anknüpfen konnte. Jene antizivilisatorischen Kräfte, die den Prozess der Zivilisation stets begleitet hatten, triumphierten nun und machten sich dabei die problematischen Anteile der durch Herrschaft geprägten Zivilisation zunutze. Eine analoge Dialektik ist für das Verhältnis von Narzissmus und Moderne zu konstatieren. Zwar zeitigen die Widersprüche der Moderne den Narzissmus sowie ähnliche Formen autoritärer Herrschaft und beschädigten Bewusstseins, er selbst ist aber nur bedingt als modern zu bezeichnen, da er zwar der gesellschaftlichen Konstellation der Moderne entspringt und insofern ein Produkt des deformierten, mit Regression verstrengten Fortschritts darstellt, seinem sozialen Gehalt nach jedoch genuin antimodern ist. Die Darstellung der radikalen Rechten in der Fackel der 20er Jahre und vor allem in der dritten Walpurgisnacht unterstützt die Perspektive der kritischen Theorie, die stets betont, dass der Prozess der modernen Zivilisation sein eigenes Widerspiel hervorbringe. Damals widersprach dieses Theorem der naiv-liberalen Auffassung, welche mit dem Anteil der modernen Gesellschaft am Aufkommen ihrer Feinde zugleich die Kontinuitäten zwischen der narzisstischen und der formaldemokratischen Gesellschaft verkannte. Heute ist es zusätzlich geeignet, auch die entgegengesetzte Auffassung, Faschismus, Antisemitismus und Rassismus seien einfach Bestandteile der Moderne, als eindimensional zu erkennen. Dieser letzteren Auffassung entgegenzutreten, halte ich für umso dringlicher, als sie politisch zu einer Mischung aus Fatalismus und Zynismus führt, etwa in Gestalt des Postulats, eine gesunde Demokratie könne und müsse ein gewisses Quantum an Rechtsextremismus eben verkraften, während sie gesellschaftstheoretisch und kultursoziologisch mit den potenziell selbstzerstörerischen Widersprüchen der Moderne die Ursachen des weiterhin bestehenden Regressionspotenzials aus dem Blickfeld verliert. Nach der sogenannten Machtergreifung verfiel Karl Kraus zunächst in ein langes, aber nicht untätiges Schweigen. Pressezitate und Anspielungen auf aktuelle Ereignisse wie den Reichstagsbrand zeigen, dass er die Entwicklung in Deutschland von Anbeginn aufmerksam beobachtete. Der Einschätzung des Herausgebers Christian Wagenknecht zufolge begann er spätestens im März nach der Reichstagswahl mit Notizen für seine Schrift über den Narzissmus, die seinen eigenen Angaben zufolge von Mai bis September 1933 verfasst wurde und als ein eigenes Fackelheft erscheinen sollte. Diese Publikation hat Karl Kraus jedoch zurückgehalten. Sie wurde erst posthum veröffentlicht. Allerdings sind einzelne Passagen daraus dann 1934 in einer Fackel erschienen. gibt. Der Titel Dritte Walpurgisnacht spielt auf die Eigenbezeichnung des Narzissmus als Drittes Reich an, das in dieser Perspektive nicht etwa als ehrfurchteinflößendes Imperium den beiden vorangegangenen, nationalistisch verherrlichten deutschen Imperien, sondern als Dritte Walpurgisnacht den beiden Walpurgisnächten in Goethes Faust sich anschließt, in welchen allerlei grausliche Mythengestalten ihr Unwesen treiben. Die Steigerung von der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg im Harz über die klassische Walpurgisnacht bis zu jener dritten ist dann nicht eine der Größe, sondern eine des Grauens. Gerade das Bewusstsein des Monströsen, Inkommensurablen, wird in der dritten Walpurgisnacht zum Ausgangspunkt zentraler Einsichten. In der liberalen Gesellschaft konnte Kraus die Normen der Menschlichkeit und der Vernunft mit der gesellschaftlichen und vor allem mit der intellektuellen Praxis konfrontieren. Also ein Verfahren der immanenten Kritik. Ein solches satirisches Verfahren weitgehend immanenter Kritik ist auf den Narzissmus kaum noch anwendbar. Indem sich in der dritten Walpurgisnacht die Erfahrung dieses Abprallens am monströsen Gegenstand manifestiert, weil eben diese Konfrontation nicht mehr möglich ist, bietet sie Aufschlüsse über die historische Bedeutung des Narzissmus als Umschlag von Zivilisation in Barbarei, Aufschlüsse in seine politisch-propagandistische Funktionsweise und nicht zuletzt in die psychologischen Voraussetzungen des Antisemitismus. Dieser Form sprachlich vermittelter Erkenntnis kommt die spezifische Form des künstlerischen Essays entgegen, der sich seinem Gegenstand versuchsweise von verschiedenen Seiten durch motivische Variationen, bildhafte und lexikalische Assoziationen nähert, dabei subjektiven Schrecken und objektive Erkenntnis so verknüpft, dass die Verkürzungen wissenschaftlicher Systematik ebenso vermieden werden wie diejenigen traditioneller Erzählprosa, also eines fiktionalen Romans beispielsweise. Gleichwohl bedarf der künstlerische Essay ebenso der philosophischen und soziologischen Deutung wie jedes andere Kunstwerk. Er kann wissenschaftliche Untersuchungen nicht ersetzen, wohl aber anregen. Die Krausche Analyse stößt immer dort an ihre Grenzen, wo wissenschaftlich exakte Begriffe und ihr theoretischer Kontext vonnöten sind, um die narzisstische Gesellschaft angemessen darzustellen. Sie ahnt mehr, als sie auf den Begriff zu bringen vermag. Legt damit aber ein für eine Deutung im Sinne Adornos äußerst fruchtbares literarisches Zeugnis ab. Die, mit Adorno zu reden, prismatische Gestalt der Krausschen Texte erschwert leider ihre Referier- und Zitierbarkeit, insbesondere in einem mündlichen Vortrag. Ich kann deshalb nur umso nachdrücklicher eine intensive Lektüre der dritten Walpurgisnacht empfehlen, da es im Rahmen dieser Vorlesung unmöglich ist, allen Textreferenzen zu analysieren, sowohl innerhalb des Textes als auch innerhalb des Werks von Karl Kraus oder auf fremde Texte. Also das gibt es ja so als Taschenbuch und wer sich intensiver damit befassen möchte, sollte sich das anschaffen. Dieses Problem der Referierbarkeit thematisierte auch schon Adorno in seinen Reflexionen zur Gestalt philosophischer Texte. Es entspringt einer Textform, die der fragmentierten Erfahrung in der antagonistischen Gesellschaft entspricht. Reflektiert wird diese Form des Schreibens von Adorno vor allem in seinem Essay »Der Essay als Form« in den Noten zur Literatur enthalten und in der negativen Dialektik, aber auch an vielen verstreuten Stellen in Adornos Gesamtwerk. Seine eigenen Texte, insbesondere auch die Dialektik der Aufklärung, sind ebenfalls als Essays in dem von ihm beschriebenen Sinne aufzufassen, nicht als systematisch strukturierte Wissenschaftstexte mit konventionell strenger argumentativer Hierarchie. Auch sie zeugen von der Negativität des Bestehenden, allerdings eignet ihnen im Unterschied zu denen von Karl Kraus eine philosophisch präzise Begrifflichkeit. So, ich möchte jetzt erst einmal darstellen, welche Verbindung bei Karl Kraus zwischen seiner Kritik der Weltkriegsideologie besteht und dann seiner Abrechnung mit dem Nationalsozialismus. Und dann werde ich auf zentrale Aspekte der Affinität von Karl Kraus zur kritischen Theorie näher eingehen. Anknüpfen konnte Karl Kraus zunächst einmal an die im Weltkrieg entwickelte Kritik, indem er damals die Entfesselung gesellschaftlicher Destruktivität aufmerksam beobachtete, antizipierte er etwas von dem Schrecken, der sich nun potenzierte. Der Gesamteindruck, den er 1933 vom Geschehen in Deutschland empfängt, ist ein apokalyptischer, und damit begründet er die Schwierigkeiten, vor die er sich als Zeitkritiker gestellt sieht. Ich zitiere: Dass der Tod, dem Schlagwort entbunden, die erste und letzte Wirklichkeit ist, die das politische Leben gewährt, wie würde dies Erlebnis schöpferisch? Das Staunen vor der Neuerung, die mit der Elementarkraft einer Gehirnpest Grundbegriffe vernichtet, als wären schon die Bakterienbomben des entwickelten Luftkriegs im Schwange, könnte es den Sprachlosen ermuntern, der da gewahrt, wie die Welt aussieht, die sich beim Wort genommen hat? Rings nichts als Stupor, gebannt sein vor dem betörenden Zauber der Idee, keine zu haben. Von der Stoßkraft, die den geraden Weg nahm, von keinem Ausgang zu keinem Ziel. Von der Eingebung des Vierjahrtausendplans, dass das menschliche Paradies gleich hinter der Hölle des Nebenmenschen anfängt und alles Leid dunkler Ordnung mit Begriffen wie Transfer und Rediskont sein Ende hat in einem illuminierten Chaos, in dem chiliastischen Traum entfesselter Millenarier, Gleichzeitigkeit von Elektrotechnik und Mythos, Atomzertrümmerung und Scheiterhaufen, von allem, was es schon und nicht mehr gibt. Zitat Ende. Ich habe diese lange Passage zitiert, weil ich denke, dass sie recht signifikant ist und recht komprimiert zentrale Aspekte der Krausschen Narzissmuskritik enthält. Den mit Daniela zu sprechen Zivilisationsbruch, den eine auf die Formel der Vernichtung gebrachte Ordnung bedeutet, unterschätzte der Autor der Fackel also keineswegs. Wenn er sich gleichwohl wie durch ein Déjà-vu an den Ersten Weltkrieg erinnert fühlt, so setzt er die damalige historische Situation nicht der von 1933 gleich, wohl aber benennt er diejenigen Elemente der Gesellschaft, des politischen Handelns und der Propaganda, die auf eine Affinität des deutschen und deutsch-österreichischen Weltkriegsimperialismus zum Narzisstischen hindeuten. Einige besonders signifikante Verbindungslinien, in denen die Radikalisierung der in der Kriegsfackel diagnostizierten Fehlentwicklungen durch die Nazis erkennbar ist, gilt es im Folgenden auf der Basis der dritten Walpurgisnacht zu erörtern. Hatte der Nörgler in Karl Kraus' Lesedrama Die letzten Tage der Menschheit zu bedenken gegeben, die Ausstattung des Militärs mit politischen Befugnissen bedeute, den Bock zum Gärtner zu machen, so stellt der von Kraus als Gangsterherrschaft charakterisierte Nazistaat samt seinen zur Legitimation des Terrors erlassenen Verordnungen und Gesetzen eine Potenzierung dieses Widersinns dar. Diesen Aspekt habe ich in meinem Buch Der Produktivgehalt kritischer Zerstörerarbeit ausgeführt, also wer das nachlesen möchte. 379 folgend. Auf diesen Seiten wird das analysiert. Kraus bezeichnet die Nazis als Erpresser, Piraten und Korsare, aber man muss sich das im Original durchlesen, um die verschiedenen Bezüge zu verstehen. Aber zentral ist eben dieses Moment, dass diejenigen, die permanent die Ordnung im Munde führen, eben als Gangster charakterisiert werden. Die Propaganda nimmt infolgedessen einen unverhüllt zynischen Charakter an und das erwähnte Déjà-vu ist zuallererst, Zitat, das Déjà-vu jener verfolgenden Unschuld, der Einheit von Schuld und Lüge, wo die Tat zum Alibi wird und der Groll zur Glorie. Das glaubst du von mir, fragt der Täter und verfolgt den Zeugen wegen Propaganda. Zitat Ende. Die konstatierte Ähnlichkeit der Kommuniqués ist in einem Ausnahmezustand begründet, der dem Staat eine weitreichende Kontrolle der Medien ermöglicht. Der Nationalsozialismus hat mit anderen faschistischen Gesellschaften gemein, dass in ihm faktisch der Ausnahmezustand in Permanenz verhängt wird. Ich greife hier ein zentrales Motiv von Gerhard Scheidt in seinem Buch Suicide Attack auf. also dass der Ausnahmezustand in Permanenz verhängt wird, ohne dass ein Kriegs- oder Katastrophenfall vorliegen muss. Indem die Herrschenden auf diese Weise die Kontrollinstanzen der parlamentarischen Demokratie und die relativ autonomen Institutionen der bürgerlichen Öffentlichkeit außer Kraft setzen, ermöglichen sie weitreichende Formen staatlicher Kriminalität, sistieren die Kriterien ihrer Verurteilung und ersetzen verschleiernde Ideologie durch eine Kombination von offener Lüge und wahnhafter Gewaltlegitimation. Die dritte Walpurgisnacht dokumentiert, obwohl sie in den ersten Monaten der Nazi-Herrschaft und somit lange vor der Einrichtung von Vernichtungslagern entstanden ist, wie im Handeln und in der öffentlichen Rede jede Form von Scham und Gewissen suspendiert wird, sodass der blinden Gewalt keine zivilisatorischen Grenzen mehr gesetzt sind. Sprache wird nur mehr missbraucht, um sich gegen Einwände und Vorwürfe lückenlos abzudichten, wobei, ähnlich wie in der Kriegspropaganda, Logik und Argumentation durch den Grundsatz ersetzt werden, die Regierung sei stets gegen ihre Gegner im Recht. Diese Regression der öffentlichen Rede wird von ihren Protagonisten kulturdeterministisch als deutsche Mentalität und rassistisch als arische Weltanschauung der Diskussion entzogen. Auch die nationalistische Sprachreinigung kehrt in Gestalt einer Jagd auf Fremdwörter wieder, mit ähnlich skurrilen Neologismen, aber auch mit solchen, die den veränderten politischen Strukturen Rechnung tragen. Die schon im Weltkrieg diagnostizierte Magie, die von neuen Abkürzungen und synthetischen Namen ausgeht, entfaltet auch in den Bezeichnungen narzisstischer Institutionen ihre einschüchternde Wirkung. Vollends begeben sich Propagandagedichte, wie sie im Weltkrieg ja auch von namhaften Schriftstellern produziert wurden, ihres ästhetischen und ihres kognitiven Anspruchs. In seiner parodistisch-literaturkritischen Rezeption antisemitischer Nazi-Gedichte zeigt Kraus, dass traditionelle Ideologiekritik, Satire und Polemik ihren Gegenstand verloren haben, wo nur mehr, Zitat, die pure Indignatio den Vers macht, Zitat Ende. Dies zur Schaustellen der eigenen Indignation durch die Nazis deuten Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung als Resultat einer deformierten Form von Mimesis. Zitat. Ich nehme an, dass Sie nächste Woche noch mehr über die Antisemitismusthesen in der Dialektik der Aufklärung hören werden, aber ein paar Zitate möchte ich hier doch schon anführen. Also hier heißt es über die faschistischen Demagogen. Ihr Zitat, Geheul ist so kalt wie das Geschäft. Sie enteignen noch den Klagelaut der Natur und machen ihn zum Element ihrer Technik. Und weiter in Bezug auf die Opfer, Zitat, am Zeichen, das Gewalt an ihnen hinterlassen hat, entzündet endlos sich Gewalt. Das heißt, Zitat, Ende. Zelebriert wird im Nationalsozialismus der Rückfall in magische Praktiken, also eben etwa diese Mimikrie des Verachteten, in denen sich die antizivilisatorische Rancune an einer unterdrückenden Zivilisation rächt. Auch dazu möchte ich aus der Dialektik der Aufklärung ein Zitat anführen. Der Sinn des faschistischen Formelwesens, der ritualen Disziplin, der Uniformen und der gesamten vorgeblich irrationalen Apparatur ist es, mimetisches Verhalten zu ermöglichen. Die ausgeklügelten Symbole, die jeder konterrevolutionären Bewegung eigen sind, die Totenköpfe und Vermummungen, der barbarische Trommelschlag, das monotone Wiederholen von Worten und Gesten, sind ebenso viel organisierte Nachahmung magischer Praktiken, die Mimesis der Mimesis, Zitat Ende. Das heißt, es handelt sich nicht um eine ursprüngliche Form von Magie, wie sie eben in der Vorzeit vorzufinden war, sondern gleichsam um eine Nachahmung magischer Praktiken, die das als übermäßig belastend empfundene Mimesis-Tabu aufheben soll. Und dieses Rückfallen in die Magie wird nun aber nach Adorno und Horkheimer auf die Juden projiziert. Ich zitiere: Den Juden insgesamt wird der Vorwurf der verbotenen Magie, des blutigen Rituals gemacht. Verkleidet erst als Anklage, feiert das unterschwellige Gelüste der Einheimischen, zur mimetischen Opferpraxis zurückzukehren, in deren eigenem Bewusstsein fröhliche Uhr stimmt. Auch Karl Kraus hatte diese Praktiken bereits verspottet. Ich kann jetzt nicht diese ganze Passage vorlesen, aber er spricht im Kontext dieser Verwandlung von Funktionären des Kulturbetriebs in Bekenner eines Blutmythos, von einem, ich zitiere, Verbrauch an Symbolen, Fahnen und Feuerwerkskörpern, Zitat, wie ihn die Entwicklung noch nicht gekannt und nicht geahnt hat. Also hier wird auch für ihn deutlich, dass diese Rituale und auch diese ritualisierten Gegenstände eine Regression in einen mythischen oder magischen, ich will das jetzt nicht näher unterscheiden, in so ein Stadium ausdrücken. Gut, und Ähnliches zeigt er auch nicht nur an sprachlichen, sondern auch an visuellen und auditiven Dokumenten, in denen sich eine Art Verbrecherstolz, wie er sagt, geltend macht. Also dieses Faktum, dass man die eigenen Verbrechen nicht nur einfach begeht und verherrlicht, sondern auch noch abbildet, auch noch selbst dokumentiert. Das ist etwas für diese Form der, wie gesagt, von ihm als Gangsterherrschaft charakterisierten Herrschaft typisch. Er hat Ähnliches auch schon im Weltkrieg konstatiert, aber hier findet eben noch einmal eine Steigerung statt. Warum die öffentliche Verbreitung solcher Bild- oder Tondokumente später einer strengeren Selektion unterlag, macht Kraus allerdings auch klar, denn diese Dokumente lassen sich natürlich schwerer wieder dementieren. Innenpolitisch sind sie zwar für die Propaganda insofern von Nutzen, als sie den Tätern als Ansporn, den Passiven als Warnung, den potenziellen Opfern als Drohung und Verhöhnung jene Akte der Demütigung vor Augen führen. Außenpolitisch stellen sie sich aber für den verbrecherischen Staatsapparat das Problem, dass sie eben schwerer dementiert werden können. Und Ähnliches gilt eben auch für Propagandasendungen im Radio. Gut, ich kürze das jetzt mal ab. Eine versteckte Selbstreferenz, die auf die Kritik an der deutschen und österreichischen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg rekurriert, findet sich im Gebrauch der Wörter Knecht und Knechtisch in der dritten Walpurgisnacht, und hier sehe ich eben einen Bezug zu den Studien zum autoritären Charakter, über die ich in meinem letzten Vortrag gesprochen habe. Hatte der Nörgler in den letzten Tagen der Menschheit beklagt, dass dem Knecht Gewalt gegeben sei, und Kraus selbst im Nachruf die militärische Befehlshierarchie scharf verurteilt, so muss er nun erkennen, wie autoritäre Gewalt in Gestalt des freigegebenen Terrors und des Führerprinzips als strukturelles auf die gesamte deutsche Gesellschaft ausgeweitet wird. Bereits in der Eingangspassage heißt es hierzu, Zitat, knechtischer Befehl bricht in Leben, Freiheit und Besitz, denn ihm sind Gesinnung und Geburt verantwortlich. Zitat Ende. Während ein Knecht Befehle gewöhnlich empfängt und nicht gibt, zeigt das Wort vom knechtischen Befehl an, dass in der faschistischen Gefolgschaft die Knechte sich als Herren fügen können, weil ihnen Verfügungsgewalt über andere, hierüber politisch und rassistisch Verfolgte, gegeben ist. Eine andere Textpassage betont mehr die neue Hierarchie in der nazifizierten In-Group. Im Kontext der Bücherverbrennung zitiert Krauss Verse von Garten und Hölderlin sowie ein kritisch gewendetes Wort von Nietzsche, die, wie auch die vielen Faust-Zitate, durch das Zeitgeschehen eine neue Bedeutung erhalten. Neben anderen literarischen Referenzen führt er hier eine Strophe aus Platons 62. Sonett an, die das Wort vom Volk der Knechte enthält. In Anknüpfung daran nennt Krauss die Bücherverbrennung ein Fest des Volks der Knechte, zu dem letztere sich allerdings gegenseitig durch ein Kommando hinbeordern, wie der zitierte Brief an das Professorenkollegium der Frankfurter Universität belegt, in dem der Rektor eine recht nachdrückliche Einladung zur Bücherverbrennung durch das Studentenfreikorps an die Professoren weiterleitet und sich ihr anschließt. Also Sie sehen, Karl Krauss setzt immer solche Meldungen aus der Presse, solche alltäglichen Meldungen in Beziehung mit literarischen Texten, in denen eben etwas von der Kontinuität der deutschen Ideologie aufscheint. Und diese Zusammenhänge werden von ihm auf diese Weise aktualisiert. Deutlich wird hier, dass die traditionellen Autoritätsstrukturen teilweise außer Kraft gesetzt sind, aber nicht durch eine emanzipatorische Transformation der gesellschaftlichen Institutionen, sondern durch eine im Vergleich zur alten, weitaus irrationalere und gefährlichere, die narzisstischen Organisationen privilegierende neue Hierarchie. Die entfesselten Möglichkeiten, anderen Menschen Schaden zuzufügen, bieten autoritärer Aggression und Unterwürfigkeit, Machtstreben und Kraftmeierei ein weites Betätigungsfeld. Während frühere literarische Darstellungen des autoritären Charakters, wie Heinrich Manns Untertan und Josef Roths Spinnennetz, die Sicherheit hervorheben, die eine hierarchische Befehlsstruktur dem beschädigten Subjekt bietet, lässt die dritte Walpurgisnacht in Passagen wie dieser eher die Desintegration erahnen, von welcher der in rivalisierende Organisationen zerfallene NS-Staat trotz seiner totalitären Tendenzen geprägt ist. So bezieht sich Krauss im Gesamttext immer wieder auf rasch wechselnde Direktiven aus der Regierungsspitze und auf eine schwankende Einstellung höherer Stellen zu den antisemitischen sogenannten wilden Aktionen der SA. Eine Praxis, die zur Folge hat, dass selbst die Täter, von den Opfern und anderen Beherrschten ganz zu schweigen, oft nicht sicher sein können, ob ihr Tun von der politischen Führung gebilligt wird oder noch gebilligt wird. Das setzt sich ja bis hinein in die Shoah dann später fort. Diese strukturelle Verunsicherung wird das allgemeine faschistische Klima von Angst und Aggressivität nicht unerheblich gesteigert haben. Durch die von Krauss entwickelten satirischen und polemischen Verfahren der Kontrastierung und Konfrontation, vorgebliche Naivität des Satirischen, spontane Artikulation von Erschütterung und Zorn des polemischen Autorsubjekts, erkenntnisfördernde Wortspiegel, gelingt es, den ins Extrem gesteigerten Zynismus des Gewaltregimes der Lektüreerfahrung zugänglich zu machen und mit ihm die radikale Suspension von Scham und Gewissen, diskursiver Logik und sprachlicher Verantwortung, insgesamt die organisierte Regression in Sprache und Handeln. Aufgrund des hohen Bevölkerungsanteils von Menschen, die eine mittlere Anfälligkeit für faschistische Propaganda aufweisen, ist diese Form des Bewusstmachens trotz des tendenziellen Selbstverrats ihres Objekts keineswegs überflüssig. Denn die dritte Walpurgisnacht schult, wie alle Krauss'schen Schriften, ihre Rezipienten darin, die Signale des Selbstverrats als solche adäquat zu deuten. Die Nazis als Erben des Weltkriegsimperialismus vollenden die von Krauss als verfolgende Unschuld charakterisierte Praxis in allen Bereichen und ohne Limit. Ihr Tonfall ist der alte, ihr Vokabular wurde aktualisiert. Die depravierte Romantik zur stählernen, ein Wort von Goebbels, stählerne Romantik, verhärtet, expressionistische Anleihen zum vielseitigen Surrogat für die durch Anti-Intrazeption deformierte Gefühlswelt präpariert, sogar psychoanalytische Begriffe werden antizivilisatorisch missbraucht. Wenn Krauss spöttisch zitiert, Hitler habe den Minderwertigkeitskomplex der Deutschen beklagt, dann fällt er auf die perfide Propaganda des Größen- und Verfolgungswahnsinnigen nicht herein, da seine eigene Analyse deutlich macht, dass es reale Defekte sind, die das faschistische Regime unterstützen, kein bloßes Gefühl der Inferiorität, sondern wirkliche Beschädigungen bilden die psychologisch-ideologischen Syndrome, die zu Antriebskräften der politischen Gewalt werden. Krauss spricht hier von Defektrache und er erkennt die an die Deutschstoßlegende und an den Versailler Vertrag geknüpften Revanche-Gelüste als das, was sie sind, als zentrale Bestandteile der Nazi-Propaganda, die helfen, über die deutsche Kriegsschuld hinwegzutäuschen. Er selbst macht deshalb keineswegs einen durch den Versailler Vertrag zugefügten, Zitat, Flow to National Pride für die Dynamik des Narzissmus verantwortlich, wie Edward Timms in seinem Standardwerk Apocalyptic Satirist behauptet, sondern beklagt im Gegenteil, also Krauss beklagt im Gegenteil, dass es, Zitat, keine sichtbare Niederlage mit moralischer Wirkung gegeben habe. Dass die Niederlage im Weltkrieg deshalb auch die Einsicht nicht förderte, weil sie, Zitat, einer aufs Emblem gerichteten Denkart kein Sinnbild des Ausgangs hinterließ, Zitat Ende. Gerade an die Niederlage und ihre Akzeptanz durch die Besiegten hatte der Autor der Fackel durch die Kriegsjahre hindurch seine einzige Hoffnung geknüpft. In der Nachkriegszeit verurteilte er das gespenstische Weiterwirken eben jenes Zeitgeistes, der den Krieg hervorgerufen hatte, in Mitteleuropa und auch bei den Siegermächten. Das Hauptproblem sieht Krauss darin, dass der deutsche Nationalismus sich als der prinzipielle Sieger fühlen konnte, prinzipielle Sieger ist ein Zitat, und erst auf dieser Basis war es dann möglich, die Deutschstoßlegende und, Zitat, das Luftgebilde von Reparationen, die niemals an den realen Schaden hinangereicht hätten, Zitat Ende, propagandistisch auszunutzen. Krauss spricht in diesem Kontext von einem Arsenal der Lüge, weil nun alle ökonomischen Probleme auf die Reparationen abgewälzt wurden, für die die Repräsentanten der kriegstreibenden Kräfte wiederum den inneren Feind, die Sozialdemokratie, verantwortlich machten. Und er verweist auf die ungleich härteren, Zitat, Bedingungen, die ein deutscher Sieg der Welt materiell und kulturell auferlegt hätte, Zitat Ende. Die Rede vom Minderwertigkeitskomplex im Hinblick auf den beschädigten deutschen Nationalstolz zurückzuweisen, ist deshalb so wichtig, weil dieses Ideologem, das vor der deutschen Wiedervereinigung ausschließlich von Rechtsextremen bemüht wurde, seither als Bestandteil eines erstarkenden Nationalismus an Verbreitung gewinnt. Problematisch war in Deutschland aber nie ein Defizit an Nationalstolz, sondern dieser selbst, wie auch Adorno in den Stichworten und in den Eingriffen hervorhebt, und dessen geistige Physiognomie in Figuren seines Dramas und der Fackel kenntlich gemacht zu haben, ist nicht das geringste von Krauss' Verdiensten. In der dritten Walpurgisnacht zeigt er, wie die verfolgende Unschuld im Namen der deutschen Nation die Verfolgung ihrer politisch und rassistisch definierten Feinde aufnimmt. An die Krauss'sche Nationalismuskritik konnte Adorno später seine soziologischen Gedanken anknüpfen. Dies geschieht implizit vor allem in seinen Beiträgen zum Gruppenexperiment, in dem das Nachwirken des Faschismus im Nachkriegsdeutschland untersucht wurde, und Adorno die lamoyante Rede der Testpersonen vom eigenen Minderwertigkeitskomplex ähnlich wie Krauss kritisiert, sowie in so unterschiedlichen Essays wie »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit« und »Meinung, Wahn, Gesellschaft«, in denen er den Nationalismus als prinzipiell pathologisches Bewusstsein deutet, dessen Unterscheidung in einen harmlosen, guten, gesunden Nationalstolz und einen verderblichen Chauvinismus unhaltbar sei. Nun, werde ich zunächst auf die zivilisationskritischen Aspekte näher eingehen, also auf die Deutung des Narzissmus als Rache der deformierten Natur. Besondere Beachtung verdient im hiesigen Kontext der Gedanke von Karl Kraus, dass im Narzissmus die durch Unterdrückung deformierte Natur an der Zivilisation sich rächt, und zwar mit deren eigenen Mitteln. Denn dieser Gedanke ist hier für die Dialektik der Aufklärung ganz zentral. Schuld an den antizivilisatorischen Elementen innerhalb der Zivilisation ist Horkheimer und Adorno zufolge die, Zitat, dialektische Verschwingung von Aufklärung und Herrschaft. Zitat Ende. Sie bringt die gesellschaftliche Basis des Antisemitismus hervor als eine, Zitat, Ordnung, die ohne Entstellung der Menschen nicht geben kann. Zitat Ende. Ihr Wesen ist die, wie auch immer, kaschierte Gewalt. Instrumentelle Vernunft allein kann die antiaufklärerischen Tendenzen nicht nachhaltig bannen, denn, Zitat, die mit Herrschaft verknüpfte Rationalität liegt selbst auf dem Grunde des Leidens. Zitat Ende. Vonnöten wäre vielmehr das Reflexivwerden der Vernunft und das Eingedenken der Natur. Da das Krausche Denkmotiv von der Rache der Natur in der Rezeption häufig missverstanden wurde, muss hervorgehoben werden, dass er für diese Version einer Rebellion der Natur keinerlei Sympathie aufbringt. Der, so Kraus, Instinkt der Vandalen ist so gottverlassen wie naturnah, ein Zitat, nicht die beseelte Natur, die nach Versöhnung mit der Zivilisation strebt, kommt hier zur Geltung, sondern die mit Herrschaft verbündete Bestialität. Die Bezeichnung des Narzissmus als Naturereignis bzw. als Elementarereignis durch Karl Kraus knüpft zunächst an dessen affirmative Darstellung in der Presse an, um sie kritisch gegen ein todbringendes Regime zu wenden. Denn es, Zitat, weckt das Naturereignis sowohl durch seine Intensität wie insbesondere durch seine Organisation, nebst ehrfürchtigem Staunen jenes Bedenken, dass der irdische Trieb der Selbsterhaltung allem Gottgewollten entgegenstellt. Zitat Ende. Das angeblich Gottgewollte, es handelt sich dabei um eine Anspielung auf ein vorangehendes Zitat aus der affirmativen Presse, wird als lebensbedrohliches menschliches Handeln dechiffriert. Der Staat nimmt die aggressiven, dem Sprachgebrauch der Fackel zufolge bestialischen Anteile der menschlichen Natur in seinen Dienst. Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, die Rede vom organisierten Naturereignis, ist in dieser Indienstnahme begründet. Dieser Gedanke bildet wenige Jahre später ein zentrales Element der Narzissmusanalyse von Horkheimer und Adorno, dem die Krausschen Überlegungen schon vor der Publikation der dritten Walpurgisnacht aus der Junifackel von 1934 bekannt waren, welche die hier zitierten, für das Naturproblem relevanten Textpassagen als Selbstzitate enthält. Im dritten Kapitel seiner Kritik der instrumentellen Vernunft von 1947, das Kapitel ist betitelt Die Revolte der Natur, schreibt Max Horkheimer, Zitat, im modernen Faschismus hat die Rationalität eine Stufe erreicht, auf der sie sich nicht mehr begnügt, einfach die Natur zu unterdrücken. Die Rationalität beutet jetzt die Natur aus, indem sie ihrem eigenen System die rebellischen Potentialitäten der Natur einverleibt. Zitat Ende. Der gesellschaftliche Prozess der Rationalisierung nimmt, indem er Herrschaft überflüssig macht und trotzdem steigert, einen irrationalen Charakter an. Zitat, Widerstand und Aufbegehren, also weiter Horkheimer in der instrumentellen Vernunft, Widerstand und Aufbegehren, wie sie aus der Unterdrückung der Natur erwachsen, haben die Zivilisation seit ihren Anfängen bestürmt. Typisch für unsere gegenwärtige Ära ist die Manipulation dieser Revolte durch die herrschenden Kräfte der Zivilisation selbst, die Benutzung der Revolte als Mittel zur Verewigung eben jener Bedingungen, durch welche sie hervorgerufen wird und gegen die sie sich richtet. Zivilisation als rationalisierte Irrationalität integriert die Revolte der Natur als ein weiteres Mittel oder Instrument. Zitat Ende. Der durch Herrschaft erzeugte Druck reproduziert diese rationalisierte Irrationalität in den einzelnen Menschen. Zitat, Ihr ganzes Leben ist eine fortwährende Anstrengung, die Natur zu unterdrücken und zu erniedrigen, nach innen und nach außen oder nach außen, und sich mit ihren mächtigen Surrogaten zu identifizieren, mit der Rasse, dem Vaterland, dem Führer, mit Klicken und der Tradition. Für Sie bedeuten alle diese Worte dasselbe, die unwiderstehliche Realität, die geehrt und der gehorcht werden muss. Jedoch führen Ihre eigenen natürlichen Impulse, die den verschiedenen Forderungen der Zivilisation gegenüber antagonistisch sind, in Ihnen ein deformiertes, unterirdisches Leben. Zitat Ende. Faschistische Gesellschaften im Allgemeinen und die narzisstische im Besonderen bieten nun vielfältige Möglichkeiten, diese deformierten Impulse auf der irdischen Oberfläche auszutoben. Während die kritische Theorie diesen Umstand philosophisch und gesellschaftstheoretisch reflektiert, stellt ihn die dritte Walpurgisnacht in ebenso frappierender wie erschütternder Detailgenauigkeit anhand unzähliger Einzelfälle dar. Dabei werden alle schon in den ersten Monaten des NS-Regimes verfolgten Opfergruppen berücksichtigt, was angesichts der partikularisierten Gedächtniskultur seit der Nachkriegszeit als Mahnung zur respektvolleren Würdigung der jeweils anderen fungieren könnte und sollte. Die, so Krauss, ich zitiere, Blutberauschung einer erweckten Betriebswelt, Zitat Ende, ermöglicht der deformierten Natur, Zitat, fiesche Formen der Entschädigung, Zitat Ende. Im Anschluss an einen längeren Abschnitt, in dem Krauss Berichte von Quälereien und Demütigungen in Konzentrationslagern mit der beschönigenden Darstellung der Lager in der Nazi-Propaganda konfrontiert, kennzeichnet er die Gewalt als sadomasochistische, ohne diesen Ausdruck explizit zu verwenden. Die Welt traue Deutschland, Zitat, diese erfinderische Fantasie, diesen Reichtum an immer neuen Formen der Quälerei und Erniedrigung, diese Romantik der Menschenschändung, Zitat Ende, nicht zu und wage nicht den Blick, Zitat, in ein Inferno, wo Erdulden jeglicher Art, Schmerz und Blut die grässliche Lust dieser Schinder erhitzt. Wo eine fanatisierte Jugend die, Zitat, Verbindung von Qual und Wonne erlebt und behält. Zitat Ende. Neben den triebhaften Dimensionen dieser, so Krauss, Orgie in Blut und Kot, erkennt er die deformierte innere Natur auch in der Verfolgung von jüdisch-nicht-jüdischen Liebespaaren sowie in der enterotisierten Zurichtung der deutschen Frau durch staatliche Organisationen und eine antisemitische, aber auch antiwestliche Propaganda. Mit Bezug auf jene Nazi-Frauenverbände fragt er, Zitat, hört da nicht überhaupt das Geschlecht auf? Was hin und wieder doch herausdringt, dringt empor und ist Inbrust. Zitat Ende. Folgt ein exemplarisches Zitat, das durch Sperrdruck die deformierten Triebe in der hysterischen Anbetung des Führers als Retter und Befreier kenntlich macht. Diese Hysterie ist aber keineswegs auf Frauen beschränkt. Vielmehr findet sich gerade die regressiv-infantile Verherrlichung des Retters auch bei männlichen Parteigängern, wobei dann möglicherweise unterdrückte homosexuelle Regungen mitwirken. Es handelt sich dabei um ein ideologisch-psychologisches Syndrom, das unter formaldemokratischen Verhältnissen latent vorhanden und bereit ist, im Ausnahmezustand ungehemmt hervorzubrechen. Auf der Basis der Studien zum autoritären Charakter ist evident, wie sich die autoritäre Unterwürfigkeit gegenüber der Retterfigur mit diversen, sonst verstörenden Impulsen verbindet. Angst, unbefriedigte Sexualtriebe und Aggressivität kanalisieren sich in der affektiven Besetzung dieser Figur und erleichtern zugleich die Identifikation mit dem nationalen Kollektiv. Daher rührt auch der inflationäre Gebrauch des Wortes Treue als einer politischen Kategorie, den Krauss mit der dem Konservatismus der Zwischenkriegszeit in Beziehung setzt. Im Faschismus ergänzt mithin die Unterwerfung unter den Führer, die Verfolgung und die Vermehrung der Ausgegrenzten. Das eigene, mit Grund als unzulänglich empfundene Ich wird ebenso ausgelöscht wie das Fremde und die Fluchtpunkte des Selbstopfers auf der einen, der Vernichtung auf der anderen Seite erscheinen am Horizont. Die sadomasochistische Triebdynamik für den Faschismus verantwortlich zu machen, wäre indessen ebenso falsch, wie es verfehlt wäre, sie ahistorisch als anthropologische Konstante zu verallgemeinern und zu verharmlosen. Denn einerseits sind es nicht psychologische, sondern politische und ökonomische Kräfte, die faschistische Regimes wie das narzisstische aus durchaus kalkulierten Gründen an die Macht bringen. Und andererseits wird die psychologische Konstellation, die diesen Regimes eine massenhafte Unterstützung sichert, durch die soziokulturellen Institutionen erst hervorgebracht. Da es ein ganzes Ensemble von Versagungen ist, dessen Druck in einer durch Herrschaft geprägten Zivilisation die innere Natur zu dieser Art der Rebellion treibt, genügt zur Befriedung weder sexuelle Befreiung, wie insbesondere im Anschluss an Wilhelm Reich postuliert wurde, noch demokratisierte Erziehung, wie es von der revisionistischen Psychologie und von der Reformpädagogik erhofft wird. Beides kann zwar den Druck vermindern und die Sehnsucht nach herrschaftsfreien Beziehungen fördern. Es kann aber nicht verhindern, dass die dem Subjekt und seiner bewussten Kontrolle entzogenen gesellschaftlichen Mechanismen, die strukturelle Feindseligkeit in Konkurrenzverhältnissen, die zunehmende Überflüssigkeit menschlicher Arbeitskraft, der in Familie, Schule und Kulturindustrie ausgeübte Anpassungsdruck, um nur wenige zentrale Faktoren zu benennen, weiterhin Angst und Aggressivität produzieren, sodass die Menschen zu unbelasteten Objektbeziehungen, wie sie psychologisch erwünscht wären, auch ohne unmittelbare Repression kaum fähig sind und entsprechend geneigt sind, jene Surrogate der Natur zu akzeptieren. Überdies sind die Formen sexueller und pädagogischer Liberalisierung infolge der sozialen Verhältnisse, unter denen sie sich vollziehen, so verzerrt, dass sie neue psychologische Bedrohungspotenziale hervorbringen. Daher Herbert Marcuses Begriff der repressiven Entsublimierung. Während ein notwendiges Minimum gelungener Sublimierung bei gleichzeitiger Entfaltung des Eros durchaus kulturfördernd wäre. Erst sie könnte die Versöhnung von Zivilisation und Natur im Subjekt vermitteln, wohingegen die barbarische Rebellion der deformierten Natur zugleich gegen die unentstellte Natur sich richtet. Karl Kraus fasst die antizivilisatorischen Kräfte denn auch dialektisch als natürliche und zugleich als widernatürliche auf. In einem und demselben Satzgefüge spricht er vom entfesselten und gereizten Element und vom Aufstand wider die Natur. Der dritten Walpurgisnacht sind im Wesentlichen die folgenden Aspekte einer wider die Natur gerichteten faschistischen Praxis zu entnehmen. Antisemitischer Sexualhass, Grausamkeit gegen den fremden Körper bis hin zum Mord, Zurichtung des eigenen Körpers für faschistische Zwecke, Verstöße aller Art gegen das Naturrecht als von Gott empfangenes Menschenrecht, das Recht der Kreatur auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit sowie intellektuelle und künstlerische Entfaltung. Auch wenn man den Begriff des Naturrechts, den Kraus verwendet, philosophisch und politikwissenschaftlich als unhaltbar ansieht, muss konzidiert werden, dass er als heuristisch wertvolle Idee in der Fackel immer wieder mit präzisen Einsichten verknüpft war. Ich kürze das an dieser Stelle auch nochmal etwas ab. In der dritten Walpurgisnacht kommt dieser Begriff nicht vor, trotzdem bildet die mit ihm verknüpfte Idee einen zentralen Bezugspunkt seiner Verurteilung der narzisstischen Praxis, etwa wenn der nationalistisch und rassistisch beschränkte Freiheitsbegriff der Nazis von Karl Kraus im Namen eines der Kreatur schlechthin innewohnenden Freiheitsstrebens zurückgewiesen wird. In der Negation der falschen gesellschaftlichen Praxis und ihrer sprachlichen Legitimation scheint das wahrhaft humane, utopische Potenzial der inneren Natur auf. So heißt es im Kontext einer Kritik der narzisstischen Kommuniqué-Sprache über die nicht nur sprachliche Gleichschaltung, Zitat, sie bedeutet für alle Belange des Daseins einen imponierenden Eingriff in die Natur, die das Ungleiche sich gern gesellen lässt. Eine schöpferische Vollmacht wie nur jene, die dem Weltkrieg das Menschenmaterial zugewiesen hat. Aber ihr Verfahren, das mit diesem noch weit kürzeren Prozess macht, greift schon auf die Syntax über und auf jegliche Stilistik der Gedanken, aus deren Inhalt sich solches Gewaltwesen zusammensetzt. Zitat Ende. Gleichschaltung und Vernichtung sind demzufolge aufeinander bezogen. Das Tote ist das absolut Identische. Die zwanglose Versöhnung des Ungleichen, eine Idee, die Krauss vor allem am Modell der Beziehung von Geist und Geschlecht entwickelte, ist ein zentraler Bestandteil jener anderen Menschennatur, die gesellschaftlich noch an ihrer Verwirklichung gehindert wird. Indem Krauss das Sprichwort »Gleich und gleich gesellt sich gern« hier abwandelt, wie das Ungleiche sich gern gesellen lässt, negiert er dessen ideologische Implikationen, deren inhumaner Gehalt im Narzissmus radikalisiert wird. Identitätsstreben und Stereotypie, die politisch in der Gleichschaltung, im Zurechtstutzen der einzelnen Menschen schon vom Kindesalter an und im antisemitischen, antislawischen, antiafrikanischen, antiziganistischen Rassismus terminieren, auf der Bedeutungsebene wie auch durch das sprachliche Verfahren. Was nicht heißt, dass man diese ganzen Ressentiments gleichsetzen sollte, aber es ist ja doch so, dass die Feindseligkeit der Nazis auch sich gegen verschiedene Opfergruppen in zum Teil ähnlicher Weise richtet. Wie mit den Menschen, so wird im Kommuniqué mit den Worten verfahren. Sie werden entweder gleich oder ausgeschaltet. Und zwar werden von solchem Zitat Wortimperialismus, das macht die ganze Passage deutlich, gerade diejenigen Anteile der Sprache ausgeschaltet, die an jenes andere Potenzial der inneren Natur und ihre Versöhnung mit Zivilisation erinnern. Die Sprache, zentrale Vermittlerin allen zivilisatorischen Handelns, wird so zu einer untergeordneten Legitimationsinstanz für die Bestialität degradiert. Untergeordnet war die diktatorische, durch Terror abgesicherte Herrschaft der sprachlichen Legitimation nicht im selben Maße bedarf wie die demokratische. Angesichts der Lügenhaftigkeit der Nazi-Propaganda empfiehlt Krauss, erst in etwas matter Ironie an den guten Willen appellierend, der preußischen Naturanlage gerecht zu werden, dann aber in einer für die Fackel typischen Steigerung der polemischen Schärfe, Zitat, eine gewisse Erleichterung des Verkehrs wäre zunächst schon angebahnt, indem man einfach vorweg annimmt, dass das Gegenteil gemeint sei, wiewohl auch das nicht sicher ist. Wissen wir denn, wie ein Löwe die Dinge sieht? Wir können ihn nur nach seinen Taten beurteilen. Finge er plötzlich an zu sprechen? Wer weiß, was für ein Kommuniqué da herauskäme und wie dargetan wäre, sie seien für das Königreich getan worden und im Ethos ihm keins der anderen Raubtiere vergleichbar. Zitat Ende. Die Raubtiermetapher ist somit doppelt motiviert. Erstens durch diktatorische Gewalt und Raub, zweitens durch eine Irrationalität, die diplomatische Kommunikation und immanente Kulturkritik gleichermaßen unmöglich macht. Die regredierte zweite Natur gleicht sich in Bewusstsein und Handeln den finstersten Anteilen der ersten an, mit dem Unterschied, dass die gesellschaftlich Herrschenden ihr regressives Handeln immer noch mit modernen menschlichen Kommunikationsmitteln zu legitimieren versuchen. Indem Krauss etliche Detailschilderungen raubtierhafter Untertaten zitiert, lässt er eine Ahnung von diesem kaum mehr darstellbaren Albtraumgeschehen entstehen. In seiner eigenen Darstellung reduziert er diese Destruktivität auf ihr Wesen und verdeutlicht so das Charakteristische daran. Die, Zitat, Verwandlung nackter, auch weiblicher Körper in blutige Fleischklumpen, der bestialische Hohn der vorgehaltenen Waffe, Zitat in Zitat, Jud, fürchst dich, sie sind keine kontingenten Verbrechen irgendwelcher Einzeltäter, sondern sie zeigen allegorisch, wie soziokulturell produzierte Deformationen in einer von Hass und Gewalt geprägten kollektiven Praxis zum Ausdruck kommen. Eine Passage in Adornos negativer Dialektik zeigt, dass diese Konstellation von Vertiertheit, depravierter Kommunikation und blinder Verfolgung von Partikularinteressen für den naturgeschichtlichen Stand der Gesellschaft im Allgemeinen gilt. Ich kann jetzt den adornoschen Begriff der Naturgeschichte hier nicht näher ausführen, aber ich denke, es zeigt sich auch in diesem Begriff schon die Affinität zu Karl Krauss. im Stadium der, Zitat, Fetischisierung von Mitteln als Zwecken, Zitat Ende, wenden sich die Mittel gegen das Subjekt und produzieren ein falsches Bewusstsein. Von diesem heißt es nun bei Adorno, hätte der Löwe eines, so wäre seine Wut auf die Antilope, die er fressen will, Ideologie. Letzteres wird als Rationalisierung und Projektion der Aggression in der, so Adorno, bewusstlosen, naturverfallenen Gesellschaft zum Kitt, der dazu beiträgt, Denken und Fühlen der vergesellschafteten Einzelnen in die bestehende Herrschaftsform einzupassen. Dabei kann die Naturwüchsigkeit gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse entweder verleugnet oder aber zynisch affirmiert werden. Um beiden Varianten der Reflexionslosigkeit zu begegnen, kommt es kritischer Theorie und avancierter Kunst zu, die gesellschaftlichen Naturverhältnisse, welche die Affinität zum Raubtier im modernen Menschen reproduzieren, kritisch darzustellen. Zur Konstellation von falscher Mimesis und falscher Produktion und falscher Projektion in ihm. Das hier in der Dialektik der Aufklärung. Die Gesellschaft setzt die drohende Natur fort als den dauernden organisierten Zwang, der in den Individuen als konsequente Selbsterhaltung sich reproduzierend auf die Natur zurückschlägt, als gesellschaftliche Herrschaft über die Natur. Das heißt, Naturbeherrschung schlägt zurück auf die Gesellschaft, die sich dadurch eben gerade nicht beherrscht im Sinn von Bewusstgestalt, sondern ein blindes, naturhaftes annimmt. Speziell zur Technik heißt es dann weiter, Technik vollzieht die Anpassung ans Tote im Dienste der Selbsterhaltung, nicht mehr wie Magie durch körperliche Nachahmung der äußeren Natur, das wäre die primäre Form von Mimesis, sondern durch Automatisierung der geistigen Prozesse, durch ihre Umwandlung in blinde Abläufe. Zitat Ende. In These 5 wird also dieses Problem des Mimesis-Tabus und der faschistischen Variante einer Durchbrechung dieses Mimesis-Tabus diskutiert. Und es sollte nun in Bezug auf den Narzissmus immer in Beziehung gesetzt werden mit dem Theorem der pathischen Projektion. Ich zitiere hier, das Pathische am Antisemitismus ist nicht das projektive Verhalten als solches, sondern der Ausfall der Reflexion darin. Also Adorno und Horkheimer gehen davon aus, dass ein gewisses Maß an Projektion allem Erkennen innewohnt. Wenn das aber nicht reflektiert wird, inwiefern das Subjekt der perzipierten Außenwelt etwas vom Inneren verleiht, dann nimmt diese Projektion eben einen wahnhaften Zug an. Ich zitiere weiter, Herrschaft selber, die auch als absolute dem Sinn nach immer nur Mittel ist, wird in der hemmungslosen Projektion zugleich zum eigenen und zum fremden Zweck, ja zum Zweck überhaupt. Horkheimer und Adorno zeigen, wie sich die zunächst auf einzelne Kranke bezogene Kategorie der Paranoia, damit auch der paranoiden Projektion, für eine Analyse der zum Faschismus tendierenden Gesellschaft nutzen lässt. Sie hilft zu erkennen, wie das Pathologische, nämlich der schrankenlose Herrschaftswille, zur gesellschaftlichen und ideologischen Norm erhoben wird und auf dieser Basis die Psyche der Menschen rückwirkend prägt. Paradoxerweise ergibt sich daraus, dass erst der Verzicht auf allumfassende Herrschaft über die Natur der Menschheit ein Heraustreten aus dem Bannkreis der Naturverfallenheit ermöglichen würde. Zu diesem Problem. Ich komme nun zum Verhältnis von Antisemitismus und ökonomischer Missgunst. Im Kontext der Überlegungen zum Zusammenhang von Bestialität und Projektivität wird ersichtlich, warum in der politischen Psychologie des Narzissmus der Antisemitismus im Vergleich zu jenen anderen Rassismen eine privilegierte Stellung einnahm. An einer zentralen Stelle nennt Karl Kraus neben Machtgier und Sklavenlust als zweites Begriffspaar die Antriebe der Habgier und des Neides, in denen der notdürftig verbrämte Raubzug wurzelt. Diese letzteren aber richten sich traditionell bevorzugt gegen die jüdische Bevölkerung. Um den Neid zu rechtfertigen, wird ihre wirkliche oder vermeintliche Überlegenheit als bedrohlich imaginiert. Um den Raub zu rechtfertigen, wird ihr Eigentum im Gegensatz zu dem der Nichtjuden als unrechtmäßig denunziert. Die Verurteilung des Geschäftsneides war von Anbeginn ein Motiv der Fackel, auf das ihr Autor nun rekurriert, um die Erkenntnis des so Krauss selbst pathologischen Zusammenhangs zu fördern, in dem all diese Motivationen stehen. Selbstreferenziell auf den eigenen früheren Text, wie auch fremdreferenziell auf den medialen Kontext und auf die historische Kontinuität verweisend, erinnert Krauss insbesondere an eine Glosse mit dem Zitat: Warum verdient der Jude schneller und mehr Geld als der Christ? Und zwar zunächst in jenem einleitenden Abschnitt der dritten Walpurgisnacht, in dem das Autosubjekt voller Selbstzweifel die ersten tastenden Versuche unternimmt, seinen Schockzustand zu überwinden und Anhaltspunkte für seinen Einspruch gegen das monströse Geschehen zu finden. An drei weiteren Stellen kommt er wiederum auf dieses Zitat zurück, im Kontext des antisemitischen Verfolgungswahns, im Kontext der Verdrängung jüdischer Intellektueller aus dem Geistesleben und im Kontext der Wirtschaftspolitik. Das heißt, er greift solche Wortbildungen aus und wendet sie dann immer wieder auf verschiedene Bereiche an oder spürt sie in verschiedenen Bereichen auf. Die erste Stelle findet sich in jener parodistischen Literaturkritik, die den Verfall des intellektuellen Anspruchs durch Kontrastierung bewusst macht, in dem Krauss die paranoide Fantasie, eine Ubiquität der Juden, welche alle Posten besetzt hielten, durch den spöttischen Einwurf unterbricht, die Juden seien eben schneller und mehr in einem Wort geschrieben gewesen, verdeutlicht er die Wahnhaftigkeit dieser Propaganda. Das antisemitische Wortamalgam wird so als Signatur der parthischen Missgunst kenntlich, einer Missgunst, die ihr Opfer dämonisiert, um seine gewaltsame Verdrängung zu rechtfertigen. Haben sich an diese Form der parthischen Missgunst seit je Verdrängungs- und Raubgelüste geknüpft, so können sie nun, als durch die Staatsgewalt positiv sanktionierte, immer ungehemmter ausgelebt werden. Das illustrieren die beiden anderen Referenzstellen. Krauss beobachtet im Pressewesen, dass mancher, Zitat, Dilettant, sich die Lorbeeren, die ihn nicht schlafen ließen, mit Hilfe einer SA-Kolonne holt. Auch in der Literatur waren Fälle von Schmutzkonkurrenz mit blutigem Ausgang zu verzeichnen. Was da mit zwei tüchtigen Ellbogen, manchmal physisch, dem Übelstand, dass der Jude schneller und mehr Geld verdient, entgegenzuwirken trachtet, nennt sich nicht ohne Berechtigung Kampfbund und ganz walpurgisgerecht vollzieht sich diese Neuordnung. Es folgt dann noch ein Krauss-Zitat, ein Faust-Zitat, das ich hier weglasse. Demnach bildet der pathische Neid das psychologische Korrelat zur Politik einer gewaltsamen Ausschaltung der jüdischen Konkurrenten. In der Perspektive der Fackel bedeutet das, dass der so Krauss troglodytische Typus von Journalisten und Schriftstellern, der gewöhnlich nicht einmal zu einem versierten instrumentellen Sprachgebrauch fähig war und deshalb auf dem Literaturmarkt nur begrenzt erfolgt haben konnte, die talentiertere Konkurrenz gewaltsam ausschaltet. Konkurrenz als solche ist damit nicht abgeschafft, aber gegenüber den traditionell durch den Markt vermittelten Qualitätsstandards gewinnen Faktoren wie Herkunft und politische Konformität an Bedeutung. Indem die wirklichen Errungenschaften der Moderne, Emanzipation der Juden, Vermittlung über den Markt, bekämpft, die bedrohlichen Aspekte der modernen Gesellschaft, Anpassungsdruck, staatliche Kontrolle, jedoch potenziert werden, zeigt sich hier modellhaft die Repressivität der faschistischen Form von Demokratie und Kapitalismuskritik. Sie revidiert den zivilisatorischen Fortschritt, den die bürgerlichen Konkurrenzverhältnisse mit sich gebracht hatten, zuerst im politischen und kulturellen Bereich, dann im Distributions- und Dienstleistungssektor, schließlich auch in der Produktionssphäre. Das war ja bekanntlich ein stufenweiser Prozess. Während die Exklusion von jüdischen, aber auch nicht-jüdischen oppositionellen Intellektuellen in kurzer Zeit und ohne Rücksicht auf Rechtsnormen oder nachhaltige Proteste aus dem Ausland durchgesetzt wird, ist die Umstrukturierung des eigentlichen Wirtschaftslebens ein Prozess von Jahren. Krauss reflektiert in einigen Textpassagen die inneren Antagonismen einer Bewegung, die vom Großkapital, Zitat, mit Ach und Krach, mit Krupp und Thyssen an die Macht gehievt wurde. Jenen Drittelanteil an Wählerstimmen, der diesem Vorgehen einen legalen Anstrich verlieh, aber durch eine antikapitalistische Propaganda erzielt hatte. Es zeichnet sich indessen schon ab, welche Maßnahmen eine Rebellion der antikapitalistischen Anhängerschaft verhindern werden. Einerseits die Entmachtung der SA und andererseits ein antisemitisches Aktionsfeld, um die Enttäuschung zu kompensieren. Jüdische Geschäftsleute, die den mittleren bis unteren Schichten angehören, also kleine Händler, sind die ersten, an denen sich damals noch ohne gesetzliche Basis die Fußtruppen der Nazis, allen voran die SA-Leute, schadlos halten konnten. Der Antisemitismus fungiert neben dem zu dieser Zeit systematischer und nicht minder terroristisch in die Tat umgesetzten Antikommunismus als gemeinsamer Konsens der verfeindeten Fraktionen innerhalb der Bewegung. Krauss' Darstellung anhand der von ihm zitierten Texte aus der deutschsprachigen Presse dieser Zeit zeigt, wie sich konventionalistische und pseudokonservative Elemente des autoritären Charakters mit destruktiven und zynischen verbinden, insbesondere in der Vermischung des treuherzigen Gestus mittelständischer Sprachregelungen mit der projektiven Zuschreibung der eigenen Hab- und Machtgier an die Opfer. Leider sind gerade diese Passagen kaum referierbar oder zitierbar, man muss es wirklich im Original lesen. Denn hier wird vieles deutlich, was Adorno dann später in theoretischer Sprache reflektiert. Eine Affinität zur kritischen Theorie weisen die um Neid, Habgier und Missgunst reisenden Gedanken der dritten Walpurgisnacht, indessen nicht nur im Hinblick auf die Theorie des autoritären Charakters auf, sondern auch im Hinblick auf die Elemente des Antisemitismus. Dort heißt es in These 1, Zitat, im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüst ist ausschließlicher Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen um jeden Preis. Den Juden, mit ihrer Schuld beladen, als Herrscher verhöhnt, schlagen sie ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können. Zitat Ende. In den darauffolgenden Thesen wird die Motivation der Beherrschten, These 2, von der der Herrschenden, These 3, unterschieden. Bei den Beherrschten dient die eher geringfügige Beute, die den Raub zu motivieren scheint, als Rationalisierung eines Vernichtungswillens, der die psychologische Funktion hat, sich durch Raub und Gewalt für das berechtigte Gefühl, dass man am Ende der von den eigenen Anführern Betrogene, der im doppelten Sinne Angeführte, bleibt, zu entschädigen und zugleich, in diesem Punkt geht die kritische Theorie weit über die Kritik der Fackel hinaus, zugleich die eigene Sehnsucht nach einem Glück ohne Macht zu bekämpfen. Wenn die neuere Forschung hervorhebt, dass weite Teile der Bevölkerung, nicht bloß die SA, SS und Parteimitglieder, vom Raub an den jüdischen Opfern profitierten, gilt es, diesen gesellschaftlichen Zusammenhang im Auge zu behalten. Die kleinen Profiteure, die etwa einen Konsumgegenstand oder staatliche Zuwendungen erbeuteten, wurden zwar auf diese Weise in den Schuldzusammenhang der Shoah verstrickt, aber selbst wenn es auf diese Weise gelang, ihre Zustimmung zum Regime zu sichern, blieben sie die Geprellten, nicht erst weil das große Kapital anderen zufiel, sondern vor allem, weil das Ausschalten der Arbeiterbewegung, das die Finanzierung der Partei und ihrer Propaganda ursprünglich motiviert hat, den objektiven Interessen der Bevölkerungsmassen ebenso zuwiderlief wie der Zweite Weltkrieg. Die Wut, die die Ahnung dieses Betrugs hervorruft, wird indessen, sofern sie sich nicht gegen die faschistische Herrschaft selbst wendet, auf die Opfer umgeleitet, freilich nicht ohne Zutun der Herrschenden und ihres Propagandaapparats. These 3 in der Dialektik der Aufklärung zufolge hat das weit verbreitete Sündenbock-Theorem insofern seine Berechtigung, als den jüdischen Kapitalisten, Zitat, das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse aufgebürdet wird, Zitat Ende. Verdrängt wird, dass die eigentliche Abschöpfung des Mehrwerts in der Produktionssphäre stattfindet, völlig unabhängig von der Person des Unternehmers und seinen moralischen Qualitäten oder gar seiner Herkunft. Stattdessen werden die über lange Epochen in die Zirkulationssphäre verwiesenen jüdischen Bürger stereotyp als Raffende gegenüber den Fabrikanten als Schaffenden diffamiert. Soweit ist die These plausibel und historisch vielfach belegt. Wenn allerdings bei Horkheimer und Adorno die Zitat Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung als gesellschaftlich notwendiger Schein bezeichnet wird, das ist ein Wort von Marx, gesellschaftlich notwendiger Schein, dann ist anzumerken, dass die Juden, auch wenn sie aus historischen Gründen in ihr relativ zum Bevölkerungsanteil überrepräsentiert waren, gleichwohl nur eine Minorität darstellten, sodass ihre Identifikation mit Geld und Profit angesichts der Majorität christlicher Händler ein wahnhafter Zug eignete. Es lässt sich also fragen, ob man hier überhaupt noch von Ideologie als gesellschaftlich notwendigem Schein reden kann, wo es sich doch um etwas Pathologisches handelt. Zweifelhaft ist überdies, ob die These vom Antisemitismus als Selbsthass der Bürger, als Zitat das schlechte Gewissen der Parasiten, nicht eine übermäßige Psychologisierung der Propaganda vornimmt. Dass die Wut der Ausgebeuteten vermittelt des Antisemitismus kanalisiert, auf die jüdischen Konkurrenten umgeleitet wird, ist evident. Fraglich erscheint mir nur, ob dem ein schlechtes Gewissen oder pathische Projektivität ohne Gewissensbeteiligung oder reine Macht- und Besitzinteressen zugrunde liegen. Schwerlich wird sich das in jedem Fall eindeutig entscheiden lassen. Jedenfalls gehen Horkheimer und Adorno auch in allen späteren Schriften zum Thema wie Krauss davon aus, dass unbewusste psychische Vorgänge und bewusste materielle Interessen in der antisemitischen Gewalt und in ihrer paranoiden Rechtfertigung vereint sind. Zum Abschluss möchte ich noch einmal hervorheben, wie der antifaschistische Gehalt der dritten Walpurgisnacht sich auch in ihrer Form manifestiert. Die Darstellungsform der dritten Walpurgisnacht unterstützt ihren kritischen Gehalt auf allen Ebenen. So signalisiert die mimetische Reaktion des Autorsubjekts, das sich selbst als verstört darstellt, einen Bruch in der gesellschaftlichen Entwicklung, der sich seiner literarischen Verarbeitung tendenziell entzieht. Die durch die Gewalteskalation und durch die Einsicht in die Unzulänglichkeit der Literatur bei der Bekämpfung des Narzissmus bedingte Verstörung gibt als Mimesis des objektiven Geschehens Auskunft über dieses. Über eine Terrorpolitik, die schon in jedem einzelnen Fall erschütternd genug wäre, ihre spezifische Gestalt aber gerade durch Systematisierung und Entindividualisierung gewinnt, kann durch einen entschränkten Vernichtungswillen, der nur von außen gestoppt werden kann, wie der Schluss der dritten Walpurgisnacht deutlich macht. Sprachlich manifestiert sich die künstlerische Mimesis in einer stilistischen Vielfalt, die sowohl mit den unterschiedlichen Referenztexten als auch mit der Verknüpfung von Satire und Polemik zusammenhängt. Überdies ist auch der Textaufbau zu beachten. Dass Krauss in seiner versuchsweisen Annäherung an den Gegenstand auf eine monokausale Erklärung ebenso verzichtet wie auf eine Hierarchie in der Darstellung des Narzissmus, bildet einen signifikanten Gegensatz zu präfaschistischen und faschistischen Texten mit ihrer Vorliebe zur Simplifikation komplexer Vorgänge durch einen Leitgedanken, der als Führer der untergeordneten Behauptungen auftritt, ohne durch sie tatsächlich beglaubigt werden zu müssen, wie es diskursive Argumentation seit der Antike erfordert. Stattdessen liegen der dritten Walpurgisnacht gleich mehrere Folien gleichsam zugrunde, die diesen Text strukturieren. Einerseits thematisch im Hinblick auf verschiedene Bereiche von Staat und Gesellschaft, andererseits motivisch, wie ich hier exemplarisch an einzelnen Wortbildungen von Krauss selbst oder den in der affirmativen Presse vorgefundenen gezeigt habe. andererseits auch strukturiert durch literarische Zitate und Selbstzitate, Selbstreferenzen. Das heißt, wir haben hier nicht diese strenge Hierarchie im Aufbau, sondern eben das, was Adorno mit dem Wort Prisma oder Konfiguration benennt. Indem die sprachliche Komposition sogar noch in der Darstellung dieses Objekts durch subtile motivische Verknüpfungen strukturiert ist, tradiert sie eine Liebe zum Wort, eine Lust am Denken, und das kann hier nur heißen am negatorischen Denken, am Widerspruch, die der Faschismus gerade zu zerstören droht. All dies steht der Anti-Intrazeption des autoritären Charakters entgegen, die schließlich dazu dient, sensible Regungen, gedankliche Komplexität, Fantasie und Selbstzweifel abzuwehren. So zitiert Kraus aus der Nazi-Presse immer wieder so eine Apologie der Schlichtheit, Apologie der eigenen Primitivität, ja, gar des eigenen Sich-Dumm-Machens, dieses Lob der Simplizität, das dann später, wie gesagt, in den Theoremen der Anti-Intrazeption in den Studien zum autoritären Charakter analysiert wird. Im Krausschen Text werden Adornos Postulate für die offene Form des Essays erfüllt. Die Prismenstruktur, das immer wieder neu anheben, die bestimmte Negation der Gesellschaft und die ihr adäquate strukturelle Negativität der Texte. Der Erkenntnisgewinn dieser Schriften entspringt einer Textgestalt, die den realen Antagonismen, den Verflechtungen, den mannigfachen Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Phänomenen Rechnung trägt. Der Nachteil der Krausschen Darstellung besteht allerdings darin, dass sie keine präzise soziologische Erkenntnis des Narzissmus ermöglicht, welche doch für seine Bekämpfung notwendig gewesen wäre, auch heute noch notwendig ist. Indem Kraus 1933 auf die Publikation des Textes verzichtete und stattdessen zunächst nur sein Schweigen in Worte fasste, zog er die Konsequenz aus dem ihm selbstbewussten Widerspruch zwischen der eigenen Schreibweise und der Einsicht in Dringlichkeit praktischen Wirkens. Die Überlieferung der dritten Walpurgisnacht bietet jedoch ein noch längst nicht angemessen erschlossenes, aufklärerisches Potenzial, weil sie die intellektuelle Erfahrung jener nicht nur subjektiven Erschütterung in einer Form reflektiert, die noch heute geeignet ist, potenziell faschistischem Bewusstsein entgegenzuarbeiten. Vielen Dank. Ja, auch diesmal möchte ich zunächst Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Kritik zu üben oder Ergänzungen anzubringen. Und dann werde ich etwas über mögliche Themen für Ihre Essays sagen. Vielleicht lassen Sie sich auch etwas inspirieren durch Adornos Text, der Essay als Form, der sich ja mit dem philosophischen Essay beschäftigt. Aber zunächst fragen Sie bitte. Oder gibt es Kritik, Einwände? Erschien Ihnen irgendwas nicht so plausibel? Ja, also die Sündenbock-These geht ja davon aus, dass die Minorität, in diesem Fall die Minorität der Juden, aber es kann auch eine andere Minorität sein, mit den Aggressionen und Ängsten beladen wird, die die Majorität besitzt. Aber das ist eben einerseits eine These, die dieses Ressentiment auf psychologische Aspekte reduziert, ja, und zweitens so eine Beliebigkeit in der Wahl des Opfers suggeriert. Und was dem in der Dialektik der Aufklärung entgegengestellt wird, ist eine Analyse, die sich eben auf die Herrschaftsverhältnisse bezieht und diese gesellschaftliche Basis benennt, die erstens dieses Bedürfnis erst hervorbringt, Minoritäten als Sündenböcke zu verwenden, und zweitens auch die Wahl der Opfer bestimmt, die ja eben gerade nicht beliebig ist, sondern historisch tradiert und auch gesellschaftlich bestimmt, dadurch, dass es eben ganz bestimmte Bedürfnisse sind, eben die ich hier als deformierte Natur referiert habe, die sich auf ein dann gegen ein bestimmtes Objekt richten. Ja. In der Rezeption der kritischen Theorie findet man immer wieder die These, dass Adorno und Horkheimer die Sündenbock-These gänzlich verworfen hätten, weil sie sich eben immer wieder dagegen gewandt haben. Aber hier in den Antisemitismus-Thesen heißt es, wie gesagt, etwas vorsichtiger, also erst dieser gesellschaftliche und zivilisationskritische Kontext verleiht der Sündenbock-These ihr Recht. Ja, also das ist ja hier eine Kritik einfach auf der Klassengesellschaft. Ist andere Fragen? Oder hat jemand selbst eine Idee für ein Thema, für die Seminararbeit, bevor ich sie mit meinen Ideen erschlagen werfe? Von Kraus, also weil das ist ja natürlich relativ naheliegend, sondern dem, was Sie ausgeführt haben, und sozusagen natürlich auch Fragen im Hinblick auf die Überlegungen der dialektischen Aufklärung. Zu Kraus sozusagen eine Bezugnahme, eine offene Bezugnahme auf Sigmund Freud oder sozusagen auf Synthesen. Projektion und Ähnlichem, die ja in der Analyse von Dialektik auch kommen. Also Frage ist sozusagen der Übertragung von Aggressionen und Ähnlichem, sozusagen als Kommentar in Darstellung dazu. Das ist der sich da irgendwie, wie soll ich sagen, also offen irgendwie damit auseinandergesetzt oder sozusagen bewusst darauf bezogen oder eher nicht. Ja, wobei dieser Bezug auf Freud jetzt nicht so sehr in diesem Kontext zu finden ist, sondern viel früher in der Phase, als Karl Kraus sich besonders intensiv mit Sexualität und weiblicher Sexualität befasst hat. Und da bezieht er sich durchaus positiv an einzelnen Stellen auf Freud. Ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf zitieren. In der Regel geht es nicht so sehr um Projektion, sondern eher gleichsam tagespolitisch um eine Legalisierung von Homosexualität und Schwangerschaftsabbruch und solche Dinge, um eine Liberalisierung des Sexualstrafrechts. Aber wenn Sie das nachlesen möchten, also sowohl in meinem Buch gibt es da einen Abschnitt darüber, als auch bei Nike Wagner, Geist und Geschlecht, und bei Edward Timms im ersten Band von Der apokalyptische Satiriker. Ja, also da, ich denke, da haben Sie dann einen ganz guten Überblick über diese schwierige Beziehung zwischen Karl Kraus und Freud. Karl Kraus wird ja in der Regel als großer Feind der Psychoanalyse gehandelt, aber sein Verhältnis zu Freud ist nicht so eindeutig negativ. Ja, es gibt da ja durchaus Übereinstimmung, gerade in dem, was als Projektion beschrieben wird. Aber das ist, wie gesagt, da habe ich nur eine Textstelle ungefähr in Erinnerung. Also das wird nicht so sehr explizit ausgeführt, und Kraus bedient sich ja auch nicht dieser wissenschaftlichen Terminologie, sondern es liegt eher an uns Rezipienten, diese Zusammenhänge herzustellen. Er beschreibt eben sehr präzise das, was zunächst Freud und später dann die kritische Theorie als Projektion analysiert. Ja, und man muss ja sehen, es sind literarische Texte, es sind literarische Essays, und das große Verdienst besteht eben darin, anhand solcher Einzelfälle und ihrer Einbettung in eine allgemeinere Zivilisationskritik eben fassbar zu machen, was in so einem wissenschaftlichen oder philosophischen Text notwendig abstrakt bleibt. Ja, das wäre beispielsweise ein Thema, um das eine Seminararbeit zentriert sein könnte, also diese Analyse der Projektion oder überhaupt der psychoanalytische Gehalt, weil, wie gesagt, eben Karl Kraus natürlich kein Psychologe ist, aber das, was er beschreibt, kann man eben so deuten. Generell kann man sagen, man kann die dritte Walpurgisnacht mit den Thesen über Antisemitismus in Beziehung setzen. Das würde dann mehr auf die Kultur- und Zivilisationskritik abzielen. Oder mit den Studien zum autoritären Charakter. Das wäre auch eine andere Möglichkeit, sich darauf zu konzentrieren. Inwiefern zeigt Kraus hier eben, wie gesagt, an etlichen Einzelbeispielen diese Transformation des potenziell faschistischen Subjekts in ein faschistisches Subjekt. Ja, denn das ist ja das Frappierende, wie er das 1933 schon schildert, anhand dieser vielen Gewalttaten. Offenbar hat er sehr aufmerksam die Presse studiert im Hinblick auf das, was sich schon damals in den Lagern und auf den Straßen da vollzogen hat. Gut, also wie gesagt, man könnte eben mehr die psychologische Seite hervorheben oder die zivilisationskritische, oder man kann es natürlich im engeren Sinn politikwissenschaftlich oder soziologisch mehr angehen und herausarbeiten, was für ein Bild entwirft Karl Kraus von Staat und Gesellschaft im Nationalsozialismus. Und dann sollten Sie eher solche Aufsätze von Adorno und eventuell auch Horkheimer heranziehen, wie eben, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, oder von Horkheimer diese Vorträge aus der Nachkriegszeit, diesen Nazi-Staat mehr zu analysieren. Ja, das wäre ein weniger psychologisiertes Thema. Falls Sie allerdings auch literarisch interessiert sind, würde ich auch eine Arbeit akzeptieren, die eben sich mehr auf Karl Kraus konzentriert und dabei auch eben die Textform der dritten Walpurgisnacht berücksichtigt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es ein schwieriges Thema ist, weil es dazu fast keine brauchbare Literatur gibt. Ja, leider, also das wäre, da gibt es noch viel zu erforschen, was die Form dieses Textes angeht. Aber natürlich gibt es schon ein paar nützliche Sekundärtexte, die Ihnen da weiterhelfen würden. Also das wäre auch eine Möglichkeit, eben mehr aus der Sicht oder geschult an der kritischen Theorie, eben einfach sich auf den Text von Karl Kraus zu konzentrieren. Und dann wäre eben zu berücksichtigen, wie gesagt, von Adorno dieser Essay, der Essay als Form, und von Karl Kraus eben auch eigene Reflexionen des eigenen Schreibens und ihr Zusammenhang mit der Gesellschaftskritik. Ja, ich denke, die notwendige Forschungsliteratur sollten wir dann im Einzelnen absprechen per E-Mail und uns darüber verständigen, wo Sie den Schwerpunkt setzen möchten. Ich bin aber auch, wie gesagt, offen für Vorschläge von Ihrer Seite. Gut, danke. Ich würde zunächst sagen, es ist sehr schön, danke.